Ich hab das seit meiner Pubertät immer irgendwie in den Griff gekriegt. Mhm. Und ich bin damit auch so weit gut gefahren und ich denke auch, dass ich das so weit auch im Griff behalten werde. Ja, wobei eine professionelle Hilfe nicht schlecht ist, vor allen Dingen, um für dich auch rauszukriegen, woher rührt das, was sind die Wurzeln? Ja, die Sache ist noch, ich habe natürlich Angst mit der Therapie, weil ich natürlich Angst habe, dann stigmatisiert zu werden. Ja, also wer bezahlt mir das? Ich muss bei der Krankenkasse das machen und ich muss mich krank schreiben lassen. Ja. Wer bezahlt mir das? Das werden wir dir jetzt alles mal im Hintergrund beraten, wie man auch in einer solchen krassen Situation in gute therapeutische, ärztliche Hände kommt. Wir werden dich gleich zurückrufen. Das heißt, mein Psychologe ruft dich zurück. Ich möchte dir aber noch was sagen, Mathis. Vielleicht werden jetzt viele auch sagen, mein Gott, warum unterhält Domian sich mit so einem Menschen? Das ist eben auch Prinzip dieser Sendung, dass Leute, und deswegen finde ich es gut, Mathis, dass du angerufen hast, dass Leute auch mit ganz extremen Neigungen oder mit großen Abgründen sich hier auch melden können und wir beschäftigen uns damit und wir helfen, wo wir helfen können. Und das werden wir in diesem Fall jetzt auch machen. Gut, dass du angerufen hast und wir werden dich jetzt zurückrufen. Mathis, du legst bitte auf und ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank, Domian, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Christian ist 30. Guten Morgen, Christian. Hallo, Jürgen. So, jetzt muss ich mal umschalten von dem heftigen Thema von gerade. Oh ja, das war krass. Wie fandst du das? Schon heftig, also das ist... Hast du sowas schon mal gehört? Ja, also ich hatte damals das Buch von Armin Meiwes gelesen und so eine Reportage drüber geguckt. Also ich fand das interessant, aber natürlich extrem abstoßend, weil es halt ja irgendwie eine Grenze durchbricht, die halt wirklich also sehr unnormal ist, aber... Es gibt alles. Es gab vor ein paar Wochen noch mal einen Bericht, habe ich im Fernsehen gesehen, von dieser Maschine, die vor 20 oder 30 Jahren in den Anden abgestürzt ist. Kennst du diesen Fall? Wo dort die Überlebenden die anderen gegessen haben, ja. Aus Not heraus. Die sind abgestürzt und konnten nicht gerettet werden und lagen oben in Eis und Schnee und haben dann ihre Kameraden, das war glaube ich eine Footballmannschaft, und haben ihre Kameraden dann verspeist, aber wirklich nur aus größter Not heraus, weil sie sonst gestorben wären. Das hat natürlich viele von denen auch traumatisiert und hat heftige Spuren hinterlassen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Man kennt das eigentlich nur aus irgendwelchen Horrorfilmen der übelsten Art, und wenn man sowas dann live erlebt, also ich denke mal, sowas wird man nie vergessen können. Also ich weiß nicht, ob jeder dazu überhaupt in der Lage wäre, sowas machen zu können. Also in der Tat, als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich auch, wie hätte ich reagiert, wenn ich in dem Flugzeug gesessen hätte? Aber das stimmt. Ich glaube, dass wir fast alle das wahrscheinlich gemacht hätten aus Überlebenstrieb heraus. Ja, schwierig das zu testen. Also jetzt... Die haben das gefrorene Fleisch klein geschnitten und einfach runtergeschluckt. Da war nichts mit Zubereitung und sowas, darum ging es gar nicht. Es ging einfach nur, dass die Proteine und was zu essen bekamen. Ja, aber der Anfang schon mal, ne, zu sagen, okay, jetzt jemanden da Wahnsinn. Arm abzuschneiden. Wahnsinn. Ich sag mal, wenn man jetzt in der Schüssel das irgendwo drin hat und man weiß nicht, was es ist, ne? Aber das erstmal anzufangen, dort einen leblosen Menschen aufzuschneiden ganz und schön, ach Gott, das will. Und das waren Freunde alles. Ja, überleg mal, das ist Wahnsinn. Christian, jetzt aber zu dir und deinem Thema. Ja. Also zum Aspekt deines, zum Thema Fleisch. Also nach dem Anruf ist jetzt schwierig, da umzuschwenken, weil bei mir ist es so, dass ich eigentlich mich hauptsächlich vom Fleisch ernähre. Nicht hauptsächlich oder? Doch, hauptsächlich. Ich habe da so eine Geschichte, das heißt, ich habe so eine Intoleranz gegen verschiedene Dinge. Das ist einmal Laktose, also Milchprodukte, Fructose, das heißt alles, was mit Fruchtzucker zu tun hat, und Sorbit, also so Zuckeraustauschstoffe. Und in Fructose ist ja zum Beispiel in allen möglichen Obst- und Gemüsesorten drin. Wenn ich davon zu viel esse, dann kriege ich halt Magen-Darm-Probleme. Das heißt Durchfälle, Magenschmerzen und so weiter. Das heißt, du kannst überhaupt kein Obst essen? In gewissen Maßen ja. Man sagt natürlich, war auch bei der Ernährungsberatung und bei Gastrologen und alles, die möchten natürlich, dass man in bestimmten Mengen das und das zu sich nimmt und so. Aber ich teste das immer mal aus, aber ich merke halt, okay, umso weiter ich das zurückschraube, umso besser vertrage ich halt die Sachen auch. Und nehme halt dann zusätzliche Vitamintabletten. Und wie ist es mit Gemüse? Fruchtzucker ist ja auch in vielen Gemüsesorten enthalten, ne? Genau. Soweit ich weiß. Aber gibt es auch Gemüse ohne Zucker? Ja, es gibt so bestimmte Sachen, also so Erbsen oder ja, Brokkoli, Erbsen. Blumenkohl und so, aber das, ja. das geht alles nur in gewissen Maßen. Also wenn ich das übertreibe und sage, Mensch, jetzt machst du dir mal eine große Portion, dann ja, geht's im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Und ja, was passiert dann? Hast du dann einen Durchfall oder? Genau. Also ja. ich habe dann Krämpfe, Durchfälle, und wenn ich halt, sage ich mal, viele werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber dann jeden Tag mir einen Schnitzel, Buletten mit Pommes oder was auch immer mache, dann geht's mir eigentlich relativ gut. Also Pommes gehen? Pommes gehen. Pommes gehen. Geht Brot auch? Nee. Ich bin nicht so der Brotesser. Ich esse auch meistens abends immer warm. Ja, also das heißt, jetzt haben wir es abgeklärt, was du alles nicht verträgst. Fleisch verträgst du in jeglicher Form? Ja. Das heißt, du isst jeden Tag deine dicke Portion Fleisch? Genau. Also es gibt halt jeden Tag dann Schnitzel, Buletten oder ich gehe halt zu Burger King, McDonald's, um mal aufzuzählen. Mhm. Und da ist aber dann auch so, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Burger bestelle, dann sage ich, okay, bitte den Burger ohne Tomate. Ach so, ja, ja. Also ich lasse dann verschiedene Sachen runter und die müssen mir dann extra den Burger dann machen. Ne? Was isst du zum Frühstück? Nichts. Nichts? Nö. Also nicht schon eine Fleischwurst oder so? Nee. Nee, das nicht. Aber jetzt zum Mittag dann meistens ja. Also meine Hauptmahlzeit ist halt dann abends. Und da gibt's dann meistens halt Fleisch. Und zum Mittag meistens auch. Nicht immer, aber meistens. Und du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Gibt es besondere Fleischgerichte, abgesehen von denen, die du genannt hast, die du sehr gerne isst? Also als hier Steaks oder Eisbein oder... Also Schnitzel. Eigentlich Schnitzel ist so, dass... Schnitzel ist deins. Wenn ich irgendwo essen gehe, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Dann, wie gesagt, Buletten halt noch. Und ja, dazu gibt's halt noch eine Geschichte, das hatte ich vorhin schon einem Redakteur erzählt, so eine kleine Macke von mir, dass ich die Sachen, also ich esse Fleisch ja gerne, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe Angst, mich mit irgendwelchen Bakterien anzustecken. Mhm. Das heißt, ich hatte vor ein paar Jahren mal so eine, nennt sich Campylobacter-Vergiftung. Ja. Ich habe Hackfleisch mir geholt mit einem Freund zusammen. Ja. Und nach 3-4 Tagen haben wir beide Durchfall gehabt und es wurde immer schlimmer und noch schlimmer und ja, es wurde dann halt untersucht, das kam dann halt nach ein paar Tagen raus, weil so eine Untersuchung dauert ja nur noch eine gewisse Zeit, dass wir halt diese Campylobacter-Vergiftung hatten ein Antibiotikum bekommen. Aber da kann man ja vorbeugen, indem man nur frische Sachen isst und die alle nur richtig gut durchbratet. Genau, also das war frisches Hackfleisch, was man sich halt als Hackfleisch, also was man frisch holt, was man sich aufs Brötchen macht, vom Fleischer, frisch. Ja. Ne, also nichts Abgepacktes. Ja. Und davon haben wir uns das geholt. Ja. Seitdem esse ich kein Hackfleisch mehr. Auch nicht gebraten? Jetzt kommt es. Doch. Das mit den Aber, gebraten ja. Natürlich, aber, du gehst ja zu McDonald's. Aber ich brate das Zeug so lange, dass es teilweise, also andere sagen dann, hier, deine Schuhsohle, die kannst du alleine essen. Ach so, es ist fast schwarz. Genau, ich habe da den Trick, ich drehe das immer. Ich drehe das ganz oft. Ich drehe das, sag ich mal, jede Minute hin und her, damit es halt nicht wirklich verbrannt ist. Ja. Aber du kannst dir ja vorstellen, nach einer halben Stunde, wie ein Schnitzel oder eine Bulette. Kann ich mir vorstellen. Ja. Dass das dann nicht mehr so gut schmeckt. So, jetzt isst du so viel Fleisch. Hm. Ich gehe mal davon aus, du hast ja gerade die Beispiele schon genannt, wo du isst, dass du dein Fleisch nicht immer im Bioladen kaufst, sondern das ist alles Fleisch aus Massentierhaltung. Das macht dir nichts. Also wenn ich Berichte drüber sehe, oder bei dir hatten ja auch schon manche angerufen, die dann darüber berichtet hatten, wie es da so zugeht. Im Moment, wo ich das jetzt nun kaufe und dann esse, mache ich mir halt wenig Gedanken drüber. Hauptsache es schmeckt. Ja. 30 Jahre alt. Wie lange machst du das schon? 5 Jahre. 5 Jahre. Wie viel wiegst du? Aktuell, es geht 78 Kilo. Wie groß? 1,70 Meter. Ja, das ist noch okay. Das heißt, wenn du da, ja gut, die Gefahr besteht natürlich, wenn du älter wirst, dass du da richtig, richtig zulegst, wenn du nicht aufpasst, mit deinen Fritten dazu auch noch, Mayonnaise und so. Mhm. Aber hast du mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Das ist ja nur für den Körper nur auch wirklich nicht gut. Ja, also ich bin beim Ernährungsberater gewesen und, ja, also es sollte dann ein Bluttest gemacht werden, aufgrund, ob es irgendwie vielleicht einen Vitaminmangel gibt oder irgendwas. Mhm. Aber interessant ist zum Beispiel, dass halt in Fleisch oder in irgendwelchen, selbst Pommes, dass teilweise dort Sachen drin sind, die man gar nicht vermutet. Also ob das Vitamine oder irgendwelche Spurenelemente etc. sind. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das stimmt, ja. Genau, also es ist nicht so, dass wenn man sagt, hier, man isst nur Fleisch und Pommes, dass man da irgendwie ja total nach Wochen oder Monaten keine Vitamine und nichts mehr hat. Nein, das nicht. Nein, Mangelerscheinung hat. Also ich habe keinerlei irgendwelche ist mir jetzt nicht so aufgefallen, Mangelerscheinung. Hast du denn vorher, bevor das so krass wurde, so drastisch wurde, auch schon gerne Fleisch gegessen? Ja, eigentlich schon immer. Und vermisst du das heute manchmal, dass du denkst, ich habe ja keinen Bock schon wieder Fleisch, ich würde gerne mal was einen schönen Auflauf, Gemüseauflauf essen und Obst und so etwas. Gibt es das? Auf jeden Fall. Das gibt es. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich kann auch nur sagen, alle Leute, die, sag ich mal, alles essen können, die keine Intoleranzen haben oder die alles vertragen, da bin ich dann halt auch schon neidisch und muss sagen, Mensch, warum esst der jetzt zum Beispiel, warum geht der jetzt Fastfood essen oder warum haut ihr euch jetzt irgend so ein Zeug rein, was ich selber esse? Mhm. Ihr könnt doch alles Mögliche essen, ihr habt doch die freie Auswahl im Supermarkt. Ne? Also, das heißt, du musst jetzt für Zeit deines Lebens damit leben und das so praktizieren? Oder gibt es da eine Hoffnung, dass sich das nochmal verändert? Schwierig. Also bei diesen Laktose, also mit dieser Milchgeschichte gibt es ja so Tabletten. Bei Fructose hat man jetzt noch nicht wirklich was gefunden. Es gibt zwar da auch eine Sache, die man kaufen kann. Da kosten aber 10 Tabletten, glaube ich, 30 Euro. Das könnte man mit dazu essen. Dann wird quasi dieser Fruchtzucker aufgespalten. Aber eine richtige Lösung dafür gibt es nicht wirklich. Also ich habe früher zum Beispiel auch gerne Orangensäfte, Apfelsäfte und sowas getrunken. Ja. Würde ich jetzt da ein Glas von trinken, würde ich in einer Stunde sofort auf dem Klo hängen. Also dann hoffe ich für dich, dass die medizinische Forschung oder die Medikamenten, die Pharmazie doch da irgendwas entdeckt oder entwickelt für dich. Pass auf jeden Fall auf, dass es nicht zu fett ist. Das ist wichtig und vielleicht über kurz oder lang achte auch mal ein bisschen drauf, dass es gutes und gesundes Fleisch ist und nicht zu versautes aus der Massentierhaltung. Ja, also ich hole es halt schon vom Fleischer, nicht jetzt direkt aus dem Supermarkt, sondern direkt am Fleischerstand. Ja, aber gut, man kann ja meist nicht dahinter gucken, wie es dann da zugeht. Wie ist das eigentlich, Schlussfrage noch, mit den Kosten? Das ist doch dann ein teurer Spaß eigentlich, wenn man immer Fleisch isst, oder? Das denkt man eigentlich, ja. Aber wo ich angefangen habe, also ich hatte mir früher öfter so abgepackte Sachen geholt aus dem Supermarkt. Und wenn ich jetzt aber zum Fleischer gehe und hol mal, sage ich mal, zwei Schnitzel, die kennen mich mittlerweile schon, da wird das Fleisch direkt paniert. Ne? Also ich kann das quasi schon fertig mit nach Hause nehmen, brauchst nur in die Pfanne hauen. Und ich bezahle für zwei Scheiben Fleisch 2-3 Euro. Also das heißt im Klartext so im Monat ist es gar nicht gravierend mehr als früher? Nö. Ah ja, okay. Also wenn man teilweise abgepackte Sachen, und zum Beispiel wenn ich jetzt abgepacktes Zeug holen würde, für mich allein oder wenn noch jemand mit ist, man isst ja auch nicht teilweise 10 oder 20 Scheiben von irgendwelcher Wurst, viele schmeißt man dann auch weg, was man ja auch oft in den Medien hört. Ja. Und so weiß ich kaufe mir zwei Scheiben Schnitzel oder zwei Schnitzel. Und dann kommt das so hin. Und dann passt das noch. Ja, sehr, sehr gut. Christian, danke für deinen Anruf und auch danke, dass du so offen über dich erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Darf ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Fleisch. Wir haben schon ein paar jetzt ziemlich heftige Sachen gehört. Bin gespannt, wie es weitergeht. Zum Beispiel jetzt mit Marius. Marius ist 24. Hallo Marius. Jo, hallo Domian. So, Marius, zum Thema Fleisch. Ich habe eigentlich keine allzu krasse Geschichte, aber es ist jetzt gerade zumindest im krassen Gegensatz zu dem, was vorher erzählt wurde. Ich bin nämlich Veganer. Ah, Veganer. Du erklärst das nochmal für die Leute, die es nicht ganz genau unterscheiden können alles? Genau. Vegetarier kennen ja wahrscheinlich die meisten. Also Vegetarier essen kein Fleisch, aber dennoch tierische Produkte, also genau. Eier und Käse und so. Veganer etwas. Unterscheidet sich dadurch, dass er halt komplett auf tierische Produkte verzichtet. Das heißt, erstmal in der Nahrung auf Milch, Eier, sogar auf Honig. Mhm. Und ja, auch im sonstigen Leben. Also sowas wie Pelz ist natürlich sowieso außen vor und Leder und teilweise auch sowas. Es gibt halt Farbstoffe, die tierischer Herkunft sind. Also sowas wie Kamin wird halt aus Läuseblut hergestellt, was wahrscheinlich kaum einer weiß, aber... Echt? Das ist aus Läuseblut? Ja, also es, ist auch keine urbane Legende, ist eine Tatsache. Also echtes Kamin steht dann immer drauf und das wird aus Läusen gewonnen, ja. Warum? Also Läuseblut kann ich dir nicht sagen. Ich denke, die werden die ganzen Läuse zermatschen oder so. Und das ist dann halt wobei ja es nicht schlimm ist, wenn wir die Läuse los sind. Ja, es sind, ich glaube, so Blattlausarten oder so. Und wie gesagt, das ist halt schon eine Sache, die halt so in Grenzen reingeht. Wie gesagt, beim Honig so ähnlich. Lass mich fragen. Ich meine es nicht provokativ, sondern wirklich, um dich zu verstehen. Man könnte ja wirklich sagen, mein Gott, das sind ganz winzige kleine Läuse, die züchtet man und zerquetscht hinterher und hat einen schönen Farbstoff. Was ist da schlimm dran? Wie gesagt, das sind so Grenzbereiche, wo ich auch keine, also da kann ich nicht so pauschal sagen, das muss jeder so machen, wie ich sehe. Mhm. Bei den höheren Säugetieren ist halt deutlich, dass sie ähnlich wie wir Schmerz empfinden. Mhm. Das kann man bei den Insekten nicht mehr so sagen. Da gibt's ja krasse Unterschiede in der Entwicklung des Nervensystems und so weiter. Mhm. Deswegen deswegen ist es da schon dann einfach nur eine Aussage in die Richtung, ich weiß nicht, wie es aus der subjektiven Perspektive ist, der Laus, wie die sich fühlt, wenn sie zerdrückt wird. Ja, und man kann, das ist halt so, man könnte die Aussage genannt haben, weil das wäre jetzt so, wenn jetzt, Gedankenexperiment, wenn jetzt eine außerirdische Rasse auf diesem Planeten kommen würde, die uns in allen Aspekten total überlegen ist und für den unsere Gefühlswelt total minimalistisch erscheint, dann hätte der doch trotzdem keinerlei Legitimation, uns zu versklaven und auszubeuten. Das ist halt der Punkt. Man könnte ja auch sagen, die Laus ist zwar ein ganz unterentwickeltes, kleines Wesen, aber es ist ein Lebewesen. Ja, richtig. So genau. Könnte man argumentieren. So, jetzt sag du mir bitte, warum verzichtest du auf so Köstlichkeiten wie Eier und Käse und Milch? Also ich kann erstmal dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Also ich war schon Vegetarier, seit ich 13 bin. Vorher gab es schon mal eine Episode, da habe ich irgendwie im WDR, glaube ich, war es damals, eine Gesprächsrunde gesehen, wo auch dann Videos von Tiertransporten gezeigt wurden und so. Und wo Reinhard May noch traurige Lieder gespielt hat. Mhm. Und da habe ich schon einmal Wein von meinen Eltern gestanden, aber da hat sich dann erstmal nichts draus ergeben, weil ich natürlich auch gerne Salami gegessen habe damals und so und keine Ahnung. Später war mein Bruder in Amerika und kam dann wieder, der ist 4 Jahre älter als ich und er hat bei einem Gastbruder gewohnt, der Vegetarier war und der hat es dann quasi mit hergebracht und da habe ich dann gesagt, da mache ich mit 13 und seitdem war ich Vegetarier und dann vor 3,5 Jahren habe ich halt den Schritt zum Veganer gemacht. Ja, aber das finde ich interessant. Mit dem Vegetarier kann ich ja noch so annähernd verstehen. Wobei du bei mir alle Türen einläufst, was Massentierhaltung anbelangt. Da müssen wir gleich drüber reden. Das ist unfassbar. Und das hatte ich auch schon mal mitgekriegt, dass du auch kein Fleischverzichter bist, aber zumindest wenig Fleisch isst. Ich esse wenig Fleisch, ja. Wenn, dann nur aus Bioproduktion und das mag ich dann auch. Ja. Wie kommt der Übergang vom Vegetarier zum Veganer? Weil Veganer ist ja schon sehr krass. Das ist ja schon fast fundamentalistisch. Relativ. Also ich fühle mich nicht sehr krass in meinem Leben. Das ist eben der Punkt. Also es ist eine einmalige Umstellung und also zum Beispiel, ich sag's danach, ist es Routine. Also die Umstellung kam einfach daher, dass mir eigentlich schon länger bewusst war. Also ich habe halt dann im Laufe der Zeit ein paar Veganer kennengelernt und mir war eigentlich immer klar, dass die meine Motivation konsequent umsetzen, weil meine Motivation war halt, das Tierleid zu verhindern, soweit es möglich ist. Finde ich super, bin ich auch komplett auf deiner Seite. Aber Gegenbeispiel jetzt, ich bin auf einem tollen Bio-Bauernhof. Ich war neulich mal auf so einem Bauernhof, wo wirklich vorbildlich mit den Tieren umgegangen wird. Warum darf ich nicht die Milch trinken von der Kuh? Ich tue der Kuh doch nicht weh damit. Ja, das erstmal muss man natürlich sagen, dass es niemals eine Lösung für die Masse sein kann, wie sie halt heute existiert. Andererseits, was die Milch angeht, ist es halt meistens immer noch kritisch, weil natürlich der Kuh es erstmal nicht direkt wehtut, dass sie gemolken wird. Sie muss ja sogar gemolken werden. Nee, muss sie nicht. Das ist erstmal ein Irrglaube, weil die Milch ist nicht für den Menschen da, die Milch ist fürs Kalb da. Nee, der Bauer hat gesagt, wenn wir die Kuh nicht melken, platzt der Euter. Das ist richtig, aber eben da musst du die Frage stellen, wo ist denn eigentlich das Kalb, das diese Milch hätte eigentlich trinken sollen? Ja, die sind halt so gezüchtet, die Tiere. Nee, die sind zwar gezüchtet, dass sie besonders viel Milch geben, aber trotzdem geben die keine Milch, ohne schwanger gewesen zu sein, genauso wenig wie das bei Menschen der Fall ist. Das heißt, auch eine Kuh muss regelmäßig geschwängert werden und Kinder kriegen, damit die Milchproduktion stabil und rentabel bleibt. Und das heißt, es werden Kälber geboren und diese Kälber werden eben in der Regel meistens in den ersten Tagen, wenn die Kuh Glück oder Pech hat, es kommt halt darauf an, wie man sieht, entweder wenn sie früh getrennt wird, kann sie nicht so eine Bindung aufbauen, wenn sie später getrennt wird, hat sie die Bindung aufgebaut, aber hat immer eine was von ihrem Kind gehabt. Naja, und aus dem Kind wird, ist glaube ich offensichtlich, wenn es ein Weibchen ist, hat es eventuell, ob man das Glück nennen darf, ist relativ, aber das Glück auch, eine Milchkuh zu werden. Marius, ich respektiere deine Einstellung, aber das ist mir ein bisschen zu verschwurbelt idealistisch. Wieso? Nee, an meiner erster Stelle steht immer, Tiere müssen ordentlich behandelt werden. Ja, aber und dann sind Tiere, dürfen Tiere auch Nutztiere sein. Der Mensch hat immer schon Fleisch gegessen oder gefressen, früher auch. Dass der Mensch immer schon Fleisch gegessen hat, ist jetzt aber, wie gesagt, so eine Aussage, die nicht unbedingt falsch ist. Aber dass wir etwas schon immer gemacht haben, heißt ja eigentlich nicht, dass es gut ist und dass es gerechtfertigt ist. Ja, aber also warum darf ich denn in der Vergangenheit auch viele krasse Dinge mit anderen Menschen gemacht, die einfach in bestimmten Zeiten... Ja, aber das ist Natur. Der Mensch ist von Natur aus so. Andere Frage. Warum ist das Leben einer einer Tomate weniger wert als das eines Kaninchens? Das ist die alte Frage, ja, klar. Das sind auch Lebewesen. Erstmal müsste ich sagen, das ist das Gleiche wie bei den Insekten natürlich. Man könnte natürlich auch sagen, ich kann mich nicht in die Tomate hineinversetzen, aber da ist halt nochmal ein Schritt weiter weg von den aber ganz im Ernst, ich will dich gar nicht jetzt in die Enge treiben, darum geht's mir gar nicht. Aber das ist wirklich ein schwieriges Problem. Das ist auch, wenn man, fast ein ethisches Problem, wenn man darüber nachdenkt. Die Möhre ist ein Lebewesen. Ja, klar. Nee, aber auch da kann ich dir sagen, gehen wir mal davon aus. Dann, ich sag ja auch, würde ich jetzt in der Wildnis stranden, dann würde ich wahrscheinlich. Ich sag immer, wenn es darauf ankommt, darf ein Mensch egoistisch sein. Und wenn ich irgendwo stranden würde und nicht anders überleben könnte, würde ich wahrscheinlich auch Tiere essen. Mhm. Genauso sehe ich es eben mit den Pflanzen. Und da muss man sagen, dass natürlich für ein Steak mehr Pflanzen sterben, als wenn ich die Pflanzen direkt esse. Mhm. Weil die Tiere ja eben auch was fressen müssen. Also Marius, du bist ein bisschen weit weg von mir, aber mir sind 1000 Veganer 1000-mal lieber als 1000 Menschen, die aus der Massentierhaltung sich ernähren. Ja. Insofern, vielen Dank für deinen Anruf und für deine Stellungnahme. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss Marius. Ciao. Tschö. So, nach Marius geht's um 1.41 Uhr weiter mit Heike. Und Heike ist 51. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen. Heike, ja. Du bist die erste Frau heute. Ich bin ja ganz platt. Ja, ich habe schon gedacht, es kommen heute nur Männer. Das ist ein Männerthema, Fleisch. Nee, so ist es auch nicht. Ja, aber ich muss jetzt mal ein ganz anderes Thema ansprechen, nämlich Fleisch ist Lust. Sehr gerne, nur zu. Und zwar habe ich vor einiger Zeit einen Südamerikaner geheiratet und der ist streng katholisch aufgewachsen und der wird demnächst 40 Jahre alt und hat in seinem ganzen Leben nur Geschlechtsverkehr mit Kondom, weil er mit den gewissen Zonen, die die Kirche oft als Fleisch bezeichnet, nicht in Berührung treten darf. Ach. Weder mit seinem besten Stück, noch mit Händen, Zunge oder was es so alles gibt. Wie alt ist denn der Knabe? Der wird jetzt 40. Der wird 40. Kommt wo genau her, aus welchem Land? Aus Kolumbien. Aus Kolumbien. Wie? Aus Kolumbien. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat ja sein ganzes Leben auch onaniert mit Kondom? Nee, onanieren geht auch nicht. Ach so. Da kommt man auch nicht in den Himmel. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Man darf also sich gar nicht anfassen und höchstens waschen. Ja, richtig, das geht. Das darf man. Das darf man. Und er war eisern und hat das 40 Jahre durchgehalten? Oder ja, 30? Und dazu kommt noch, dass sein großes Hobby das Swingerleben war. Wie geht denn das? Ja, auch immer nur mit Kondom. Ach so, es gab dann schon, der hat schon viel Sexerfahrung gemacht, aber immer nur mit Kondom. Hat er, was natürlich sehr löblich ist, wenn er in den Swingerclub geht. Ja, da passt es auch hin. Da passt es aber auch hin. Unsere Eheschließung hat uns nicht vom Kondom befreit. Nach der Eheschließung auch nicht? Nein, die hätte dann katholisch, aber in Kolumbien stattfinden müssen. Weil römisch-katholisch ist auch nicht streng genug. Wie lange bist du jetzt mit ihm verheiratet? Wir sind jetzt 4,5 Jahre verheiratet. Und ihr habt als Eheleute in diesen 4 Jahren noch keinmal ohne Kondom geschlafen? Nein, und er hat mich auch nicht angefasst, bis ich dann auf die Idee kam, okay, wenn jetzt sein Penis mit Gummi geht, dann gehen auch die Hände mit Gummihandschuhen. Was heißt das konkret? Du hast Gummihandschuhe angezogen oder er? Er. Er hat Gummihandschuhe. So OP-Handschuhe wahrscheinlich. Und mit, so eine Einweghandschuhe, so, ne? Die es so im 100er-Pack gibt. Ja, und dann, was macht er dann? Dann hat er sich auch das erste Mal getraut, da war er so circa 37, einer Frau zwischen die Beine zu gucken, wie sie da überhaupt aussieht. Zu gucken? Mit Handschuhen? Genau. Oder mal anzufassen? Ja, richtig. Also mit Handschuhen anzuhören. Und packt er dich unten auch mit Handschuhen an? Ja, damit überhaupt ein Vorspiel möglich ist. Mensch, Heike, da würde ich lachen, wenn der da mit seinen Spülhandschuhen... Weißt du, was ich gelacht habe, als der mir dann das erste Mal zwischen die Beine geguckt hat? Da wurde erstmal ein Deckenfluter mit einer extra Leselampe ans Bett gerutscht. Und dann habe ich ihm noch eine Taschenlampe in die Hand gedrückt. Also ich habe mich so kaputt gelacht. Ja, hör mal, aber wenn der Swinger war im Swingerclub, dann hat er doch schon mal eine Frau von unten gesehen. Nee, der hat immer blind eingefädelt oder hat einfädeln lassen. Und im Swingerclub hat er keine Handschuhe angezogen? Nee, nee. Da musste dann die Dame ohne Vorspiel auskommen. Verstehe. Dafür hatte er dann immer Gleitgel dabei. Sag mal, jetzt intime Frage. Stichwort Vorspiel. Vorspiel macht er bei dir mit Gummihandschuhen? Ja. Immer? Naja, also ich muss jetzt dazu sagen, irgendwann reichte dann selbst mein Humor dafür nicht mehr aus. Ja. Und wir sind auch nicht mehr im Bett vereint. Ach so. Ja. Aus diesem Grund, weil das so ein Gewurstel ist? Es kamen noch andere Kuriositäten dazu. Aber ich wollte schon immer ein Buch über ihn schreiben, über seine ganzen komischen Ansichten. Und es sollte heißen Jungfrau mit Gummi. Ja, das wäre ein schöner Titel. Es kamen noch andere Kuriositäten dazu? Welcher Art? Ja, also zum Beispiel hat er in unserer gemeinsamen Badewanne nie ohne Badelatschen geduscht. In der Wanne? Ja, weil er Latschen so empfindlich ist und jede Sache, die auch frisch aus dem Geschirrspüler noch warm rauskam, musste kalt ausgespült werden. Wegen der Bakterien, weil es 1923 in Kolumbien die Cholera gab. Sag mal, dann ist der junge Mann, so jung ist er ja auch nicht mehr, etwas extrem zwanghaft, ne? Ja, und nicht bereit dazu zu lernen, ja. Und nicht bereit? Dazu zu lernen. Ich meine, irgendwann ist ja wirklich Schluss mit lustig. Ihr seid Eheleute und Katholizismus hin oder her, das verbietet ja nicht mehr die katholische Kirche in Deutschland. Nein, deswegen ist die ja auch zu sanft in Deutschland. Deswegen hätte ich ja mit ihm nach Kolumbien gehen müssen, ein paar Wochen Kursus machen müssen mit seinem Priester, mit einigen Prüfungen. Also das klingt alles jetzt so absurd und man lacht da so drüber. Hast du nicht irgendwann den Höllenzorn auf den bekommen? Ja, allerdings habe ich irgendwie so ein Helfersyndrom und hatte immer so das Schwesternhäubchen auf und hatte naiverweise immer die Ansicht, dass ich ihm noch was beibringen kann. Und er muss erst den Unterschied merken und so weiter und dann ändert sich das. Aber du bist jetzt gescheitert. Ich bin da gescheitert. Und er lebt wie Bruder und Schwester jetzt zusammen? Nein. Auch nicht mehr? Nee, er hat sich da ein anderes Quartier gesucht. Ach so, er ist ganz raus aus deiner. Also es gibt keine gemeinsame. Wir sehen uns noch, weil ich auch noch finanziell ein Stück für ihn sorge, damit er hier eine Grundlage hat zum Leben. Und diesen Spaß habe ich nicht mehr mitgemacht. Ja, das glaube ich. Das hätte ich kein halbes Jahr mitgemacht, sage ich dir. Ja, ich scheine ein bisschen sehr viel Geduld zu haben. Wusstest du denn, als du ihn kennengelernt hast, auf was du dich da einlässt vor der Hochzeit? Nein, das ist alles so nach und nach rausgekommen, als er dann die Hintergründe dafür geschildert hat. Die habe ich nie so richtig für möglich gehalten. Wie lange kanntet ihr euch denn, bevor ihr geheiratet habt? Ein halbes Jahr. Du hast ihn dort kennengelernt? Ich habe ihn in London kennengelernt, er hat da studiert und bin dann immer nach London geflogen hat er mich dort dann immer in Swingerclubs oder FKK-Badeclubs verschleppt. Das ist ja noch irrer irgendwo. Das heißt, der hat auch noch in London studiert, das heißt, der ist westlich sehr, sehr angepasst und vertraut war er schon. Und trotzdem. Dafür spricht ja auch eigentlich seine Vorliebe für Swingerclub. Ja, aber das war dann zu vereinbaren mit dem Katholizismus. Da hat er gesagt, die gab's nicht, als die Bibel geschrieben wurde und deswegen. Aber Kondome gab's auch nicht. Kondome gab's auch nicht. Also, es war. Mensch, du Arme. Da hast du einen tollen Südamerikaner dir geangelt und dann sowas. Ja, Latin Lover, kann ich bloß lachen. Mann, und dann kommt er mit Gummihandschuhen an, na super. Ja. Das heißt, das war nie schöner Sex für dich, auch wenn es da mal ein bisschen... Nein. Das kann ja auch nicht sein. Das ist nein, und deswegen hat mir eigentlich auch das Singerleben nichts ausgemacht, weil ich war nie eifersüchtig. Du bist dann, ihr seid dann, als ihr verheiratet wart, auch noch ins Swingerclub gegangen? Ach ja, also er war auch auf mehreren Portalen gelistet und hat hier nachts gesessen und in der Woche bis zu 2000 E-Mails rausgeschickt. Oh. bloß um andere Paare zu finden, ja. Heike, ich würde sagen, gut, dass du ihn los bist oder fast ganz los bist. Ja, eine Sache hat's nur als Gutes. Ich habe jetzt mehrere Hausfreunde durch diese Swingerportale. Ach so, du kommst sexuell also jetzt auf... Jetzt geht's mir wunderbar. Und endlich Sex ohne Gummihandschuhe. Ja. Super. Ein großer Unterschied. Heike, danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Spaß mit deinen ja, euch Männern. Auch und vielen Dank für die tollen Sendungen. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Thema Fleisch. Christiane, 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Christiane. Schön, dass du da bist. Auch zum Thema Fleisch. Ja, obwohl das Thema nicht so gut ist. Ah. Es geht darum, dass man auch, wenn man Menschen für die Forschung zur Verfügung stellt, würdevoll mit ihnen umgehen sollte. Ja. Bist du Ärztin? Nee, ich bin Hebamme. Du bist Hebamme? Ah ja. Ja. Und im Laufe unserer Ausbildung damals, 95, sollten wir dann in die Anatomie der Medizinischen Hochschule Hannover, um totgeborene Föten zu sehen, die halt Fehlbildung haben. Um daran zu lernen. Ja, damit wir nicht einen Schock kriegen, wenn wenn sowas passiert und damit umgehen können. Mhm. Und welche Fehlbildungen wurden euch da gezeigt? Ja, das konnte man nicht gut sehen. Jetzt kommt's ja. Wir sind dahin und dann liegt dann Haufen Fleisch. Die liegen nicht irgendwie nebeneinander oder so, sondern einfach nur ein Berg Fleisch. Wie, man hat ganz viele Föten aufeinander gestapelt? Ja, ja, wie so ein Berg. Auf eine Liege oder auf so eine... Auf so eine, ja, wie so ein Seziertisch, so einen großen Seziertisch da und da auf so eine, ja, wie soll ich das sagen, Blechtisch oder was? Ja, genau. Und ja. Da war so ein Haufen Fleisch. Ja, und dann? Ja, da konnte man nicht viel sehen. Das fand ich schon sehr schön. Und daneben war halt ein Torso einer alten Frau. Da hieß es, das wäre eine 70-jährige Frau. Mhm. Damit wir halt mal die Organe so sehen können. Mhm. Die 70-jährige Frau war geöffnet. Ja, ja. Mhm. Ne? Mhm. Und da fiel dann einer auf dem Kurs nur ein, ob sie den nicht mal vaginal untersuchen dürfte. Das hatten wir noch gar nicht. Und da bin ich dann rausgegangen. Da fand ich dann, also das fand ich sowas von daneben. Und ja. Aber nochmal auf diese Embryos zurückzukommen. Was sollte das, die alle auf einen Haufen zu legen? Das weiß ich auch nicht. Da konntet ihr doch nicht dran lernen. Wenn, dann hätte man sie einzeln hinlegen müssen und sagen, natürlich. Das und das kann passieren und das kommt natürlich. Da und daher. Man konnte bei einem sehen, dass es halt ein Anencephalus ist, also dass ein viel zu kleiner Kopf, nicht angelegtes Gehirn, sowas muss man sich vorstellen, ganz so. Und eins konnte man sehen, das war Trisomie 23, nicht 21, dann haben die so ein Froschgesicht, muss man sich so vorstellen, ist auch nicht lebensfähig. Wie groß waren diese Embryos? Unterschiedlich. Fast schon wie kleine Babys, manche? Ja, ne? Also unterschiedlich groß. Und aber das war einfach nur schrecklich. Das war wirklich wie so ein Klumpen Fleisch dahin geschmissen. Also, da bin ich wirklich fassungslos, dass man das mit euch jungen Frauen gemacht hat. Und da gibt es ja gar keinen Hintergrund. Das ist ja nur schlimm. Nee, ich habe vorher, meine Schwester war gestorben mit 2. Die hat man in der Leichenhalle vernünftig aufgebahrt. Ich hatte gedacht, dass die da irgendwie nebeneinander irgendwie liegen. Die sind ja auch in Formalin eingelegt, normalerweise. Mhm. Aber was das sollte, weiß ich nicht. Das war einfach nur... Aber es hat dich nicht davon abgehalten, in diesen Beruf hineinzugehen? Nee, es ist nur so, dass ich meinen Körper nie zur Forschung geben werde. Weil du? Ja, weil ich das unmenschlich finde. Wenn so mit jemandem umgegangen wird, auch so kann man wenn man das zur Verfügung stellt, dann soll man das jedenfalls vernünftig damit umgehen und nicht einfach dahin schmeißen. Finde ich absolut auch. Und was ich so weiß, was ich so mitkriege von Medizinstudenten oder auch von Ärzten, wird das auch in den Hochschulen würdevoll gehandhabt. Dann hast du damals einen Missstand erlebt zu deiner Zeit und Missständen und Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Denn eigentlich ist es ja sehr wichtig, dass Menschen ihren Körper zur Verfügung stellen, damit die Studenten daran lernen können. Klar. Ist es dir denn im Laufe deiner Berufstätigkeit mal passiert, dass ein schwer missgebildetes Kind zur Welt kam, was dann auch tot war? Das nicht, aber wie mit dem Tod umgegangen wird hinterher, das ist schon, dass die Ärzte nicht Abschied nehmen lassen und sowas, das ist ganz schlimm. Nach einer Todgeburt. Ja. Ja, dass eine Frau, weil sie Alkoholikerin ist, einfach gesagt wird, sie ist zu doof, die braucht das Kind nicht sehen und entmündigt oder dass gar nicht Zeit zum Abschied nehmen da ist und so. Da gibt es auch noch andere Sachen, aber ich weiß nicht, ob das zu diesem Thema passt. Ja. Ich hoffe ja auch, dass in dieser Thematik sich einiges verändert, also allmählich in der Gesellschaft oder auch in den Kliniken. Einiges hat sich ja schon verändert, aber ich glaube natürlich, ja, vollkommen, wenn da jemand ist, den die Ärzte nicht ernst nehmen, eine Alkoholikerin, dass die dann so mit der umspringen. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Mhm. Christiane, danke für deinen Aspekt, den du dazu beigetragen hast. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, schönen Abend noch. Ja, danke schön, dir auch. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Jürgen, 42. Hallo Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Ja. Namensgewetter. Ja. Hallo, wo bist du? Das klingt zu laut. Ja, ich, ja gut, das ist unsere Dunstabzugshaube. Dunstabzug? Wir hören bloß in eine Dunstabzugshaube rein, deswegen. Ah, du hast aber zu unserem Thema angerufen. Ja, genau. Und zwar haben wir vor ungefähr sieben Jahren ungefähr, wir waren bei meiner Frau, ihrer Tante, sag ich mal, ein bisschen kompliziert, zum Essen eingeladen, weil ihr Mann Geburtstag gehabt hat. Und waren ungefähr 50 Leute. Und haben wir natürlich bis zum Schluss gewartet. Weil wir haben gedacht, ja, nehmen wir uns Wiener Schnitzel, kann nichts passieren. Mhm. Ja, hat so ein bisschen komisch geschmeckt, haben wir gedacht, ja. Aber wir haben es halt trotzdem gegessen. Ja, das Ergebnis ist dann ungefähr drei, vier Tage später gekommen. Meine Frau hat angefangen, sie hat Magenkrämpfe und Durchfall. Muss ich sagen, musste was richtig grün. Mhm. Dann habe ich mir nichts dabei gedacht und gut, vielleicht hat sie irgendwas Falsches gegessen. Und drei Tage später ungefähr hat es bei mir angefangen. Ja. Dann sind wir zum Arzt gegangen, der hat gemeint, ja, sind vielleicht Rotaviren oder Salmonellen. Ja, haben wir darauf testen lassen, wieder nichts. Hat uns Antibiotikum verschrieben, sind wir in die Apotheke gegangen. Die hat gesagt, oh, so ähnliche Symptome hat mein Sohn auch. Das hört sich nach Campylobacter an. Haben wir die Tabletten genommen, hat nichts geholfen. Mhm. Dann haben wir das den Arzt gesagt. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat er uns nochmal getestet und tatsächlich, das war Campylobacter. Und da haben wir heute noch zum Kämpfen. Erklär uns das genau, was es ist. Also das fängt eigentlich am Anfang an. Man merkt nichts, das dauert vielleicht zwei, drei Tage. Mhm. Mit Fieber, Magenkrämpfe. Also ich weiß zwar nicht, wie es einem Krebskranken geht, aber das sind Magenkrämpfe, da meint man, jetzt geht's dahin, jetzt sterbe ich da. Also dieses Fleisch war verseucht, war verdorben. Ja, entweder war es nicht mehr einmal frei oder es war nicht lang genug gebraten, ich habe keine Ahnung. Mhm. Wie lange habt ihr denn dann gebraucht, um wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen? Boah, das hat ungefähr drei, vier Wochen gedauert. Drei, vier Wochen, so lange? Ja. So lange? Und bis heute haben wir noch Probleme, andauernd, also fast täglich Durchfall und was weiß ich. Moment, wie lange liegt der Vorfall zurück? Ja, das ist jetzt ungefähr sechs, sieben Jahre. Sechs, sieben Jahre und ihr habt heute noch Probleme, deshalb? Ja. Und habt auch und Durchfall, sowas? Ja, fast jeden Tag. Das heißt, man kann das, was der Körper aufgenommen hat, das kann nicht bekämpft werden, das ist immer noch in euch. Ja, ich vermute mal, da ist der Darm irgendwie geschädigt oder was weiß ich. Ach so, ja. Und ja gut, ich sag zwar, ich esse zwar heute noch gern Fleisch, aber wenn wir mir kochen, weil ich koche ja recht gern und meine Frau auch, und meine Frau, die sagt immer, du kochst es tot. Ja. Weil ich sag, wenn wir jetzt meinetwegen irgendwie so Schnitzel machen oder was, ich sage mal so Käseschnitzel oder was weiß ich, keine Ahnung, die was man dann, tun wir noch Wasser dazu und Zeug da. Die kocht es mindestens eine Stunde. Die sagt, dass es ja wirklich durch ist. Ja, aber das kann man auch verstehen, wenn sowas passiert ist. Ich wundere mich, dass überhaupt da noch Fleisch ist. Ich hätte wahrscheinlich nie im Leben mehr Fleisch angepackt. Ja, aber ich esse halt gern Fleisch. Stehst du meine jetzt Frau auch, natürlich auch. Stehst du deshalb auch an einer Dunstabzugshaube? Bist du am Kochen oder was machst du gerade? Nein, ich habe gerade eine geraucht. Ach so, du hast eine geraucht. Ja, weil die bläst nach draußen. Weil wir rauchen normalerweise in unserer Wohnung nicht und da stellen wir uns unter die Dunstabzugshaube und die blasen nach draußen. In der Küche? in der Küche. Ach, das ist ja lustig, das ist ein guter Trick. Mensch, Jürgen, die Sendung ist gleich rum. Vielen Dank für deinen Anruf auch. Alles Gute wünsche ich dir und gute Besserung, hoffentlich für dich und deine Frau. Ja, das hoffe ich auch, dass es irgendwann mal besser wird. Ja, tschüss, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Patricia Unger in der Technik. Morgen sind wir wieder da. Einmal Radio ist live, wieder Fernsehen.